Verteidigen uns, Dr. Goebbels hat das Wort. Meine Volksgenossen und Volksgenossinnen, der Krieg, der dem deutschen Volke aufgezwungen worden ist, stellt die Nation vor neue und schwere Aufgaben. Diese können nur durch den geschlossenen Einsatz von Front und Heimat gelöst werden. Front und Heimat bilden bei dieser gigantischen Auseinandersetzung eine einzige große und feste Gemeinschaft. Sie wetteifern beide in dem Bestreben, die Schwierigkeiten und Sorgen dieses Krieges gerecht zu verteilen und jedem das aufzuerlegen, was er tragen kann, aber auch tragen muss. Wir Deutschen wissen alle, dass der Krieg erhöhte Opfer von uns fordert. Das verrätete Deutschen ist nun der opferfreudigen Gesinnung der deutschen Heimat, mit der sie der Front den Beweis erbringen wollte, wie treu sie zu ihr steht. Ist das vergangene erste Kriegswinterhilfswerk des deutschen Volkes und das Hilfswerk für das deutsche Rote Kreuz gewesen. Als wir im September des vergangenen Jahres die Frage entscheiden mussten, ob das Winterhilfswerk auch im Kriege durchgeführt werden sollte, rief man uns vielfach, es angesichts der besonderen Schwierigkeiten, die der Krieg für unser Volk mit sich bringe, für die Dauer des Krieges ausfallen zu lassen. Man führte eine Reihe von Gründen an, dahingehend, dass unser Volk ohnehin so viele Lasten zu tragen haben würde, dass die Durchführung eines Winterhilfswerkes denkbar unpsychologisch und unpopulär sei. Wir haben, als wir trotzdem, und zwar in vergrößertem Umfang, ein Winterhilfswerk auch im Kriege durchführten, unser Volk besser gekannt als seine Kritiker. Wir waren der Überzeugung, dass das Volk gerade im Kriege bereit und willens sei, erhöhte Opfer zu bringen und es nicht wünschen konnte, von Opfern freigesetzt zu werden. Gibt man einem Volke, das große Sinn und leuchtende Ziele vor sich sieht, einen Sinn seines nationalen Opfers, dann bekäme es seine Führung auch immer wieder aufs Neue durch seinen Opfermut und durch seine Hingabefreudigkeit. Es ist dann von einer Gebebereitschaft ohnegleichen. Wenn man in Betracht sieht, dass die beiden großen sozialen Hilfswerke des vergangenen Kriegsjahres, das Kriegswinterhilfswerk und das Hilfswerk für das Deutsche Rote Kreuz auf absoluter Freiwilligkeit aufgebaut sind, dann kann man in ihnen soziale Volksabstimmungen erblicken, die alle durch Wahllügen zustande gebrachten parlamentarischen Wahlen in den westlichen Demokratien in ihrem Wert und in ihrer politischen Wirkungskraft weit in den Schatten stellen. Das Gesamtaufkommen des ersten Kriegswinterhilfswerkes betrug nicht, wie ich in meiner letzten vorläufigen Rechenschaftslegung von dieser Stelle aus erklärte, nur 602, sondern in der Schlussabrechnung 681 Millionen Reichsmark. Und zwar gegen 566 Millionen im vorangegangenen Jahre. Wir können also im Kriege eine Steigerung von 115 Millionen feststellen. Dementsprechend erhöhten sich natürlich auch die Leistungen auf 642 Millionen Reichsmark. Einzelne Gaue, vor allem die im Zeichen des Nationalsozialismus neu zum Reich hinzutraten, haben sich in ihrer Gebefreudigkeit selbst übertroffen. Der Gau Salzburg, also einer der Gauer, von denen Herr Churchill glaubt, dass sie sich nach der sogenannten österreichischen Unabhängigkeit zurücksehnten, steht mit weitem Abstand an der Spitze aller deutschen Gauen. Darauf folgen die anderen österreichischen Gaue und der Gau Sudetenland. Das Gesamtaufkommen der Opfersonntage des Kriegswinterhilfswerkes genügt, um 163 Millionen Eintopfportionen zu 50 Pfennigen auszugeben. Wenn man das gesamte Resultat der großen Kriegshilfswerke zusammenrechnet, so kommt man zu dem Ergebnis, dass das deutsche Volk an jedem Wochenende freiwillig für soziale Zwecke rund 25 Millionen Reichsmark ausgegeben hat. Das ist genau so viel wie das tägliche Defizit, das England in seinem Kriegshaushalt aufzuweisen hat. Aber eben die gleiche Summe von 25 Millionen Reichsmark pressen in England ganze 9 plutokratische Lords den Bewohnern der berüchtigten Slums für ihre Elendsquartiere an Jahresmiete ab. In England wurden in den letzten Wochen 2 Millionen Reichsmark ausgegeben, um die Kinder der Plutokraten, ihre kostbaren Rennpferde und Hunde nach Kanada in Sicherheit zu bringen. In Deutschland dagegen wurden 15 Millionen Reichsmark durch die nationalsozialistische Volkswohlfahrt in die Einrichtung von Kriegskindergärten und zur Betreuung von Kindern aller Kreise bereitgestellt. Wenn die ehrenamtlichen NSV- und WAW-Helfer statt ehrenamtlicher Tätigkeit für ihre Mitarbeit von täglich etwa 3 Stunden nur eine Reichsmark-Entschädigung erhielten, wären 365 Millionen Reichsmark im Jahr erforderlich. Das heißt, so viel wie das Gesamtaufkommen des ersten nationalsozialistischen Winterhilfswerkes überhaupt. Seit 1933 wären also in 7 Jahren 2,5 Milliarden allein als Mitarbeiterentschädigung entfallen, wenn diese Mitarbeit nicht freiwillig geleistet würde. Das ist sozusagen die zusätzliche Spende für das Winterhilfswerk, die die Millionenschar seiner Helfer, abgesehen von ihren eigenen Geldopfern, noch zusteuern. Das Spendenaufkommen bei 5 Haussammlungen und 2 Straßensammlungen des Winterhilfswerkes für das Deutsche Rote Kreuz betrug insgesamt 221,5 Millionen Reichsmark. Als wir dieses Trinkhilfswerk gründeten, setzten wir sein Ergebnis auf etwa 60 Millionen Reichsmark ein. Die freiwilligen sozialen Gesamtleistungen des Jahres 1939-40 betrugen 681 Millionen für das Kriegswinterhilfswerk, 221,5 Millionen für das Hilfswerk für das Deutsche Rote Kreuz. Rechnen wir noch die Mitgliedsbeiträge für die NSV in Höhe von 124 Millionen hinzu, so ergibt sich die fast unglaubliche freiwillige soziale Gesamtleistung von 1,26,5 Millionen des deutschen Volkes im ersten Kriegsjahre allein. An dieser Summe kann man die innere Moral des deutschen Volkes ablesen. Das deutsche Volk von heute hat damit auch das deutsche Volk von 1914 bis 1918 weit in den Schatten gestellt. Das damals reiche Deutschland brachte einer Summe von 1,26 Milliarden in unserem Kriegsjahr gegenüber damals in 40 Jahren an Geldspende nur eine halbe Milliarde auf. Was geschieht nun mit diesen Riesensummen? Es gibt in Deutschland keine Arbeitslosen mehr, die der Betreuung durch das Winterhilfswerk bedürftig sind. Diese Entwicklung ist eine durchaus gesunde. Wir haben das auch vorausgesehen. Wir sahen auch seit je im Winterhilfswerk nicht nur eine Hilfe gegen die akute, unter den Nägeln brennende Not. Wir wollten mit dem Winterhilfswerk darüber hinaus große soziale Einrichtungen schaffen, deren Aufgabe es war, nicht nur bestehende Not zu beseitigen, sondern kommende Not rechtzeitig zu verhindern. In diese Richtung bewegen sich die großen Hilfswerke, die im Rahmen des Winterhilfswerks durch die nationalsozialistische Volkswohlfahrt errichtet worden sind und durchgeführt werden. Aus den Mitteln des Winterhilfswerkes wurden zum Beispiel zur Verfügung gestellt für das Hilfswerk Mutter und Kind im Jahre 1935-36 7 Millionen. Im Jahre 1939-40 dagegen 343 Millionen. Insgesamt von 1935 bis 1940 660 Millionen Reichsmark zur Fürsorge für Mutter und Kind. Nur mit diesen Mitteln war es möglich, großzügige Einrichtungen von Hilfsstellen für Mutter und Kind, von Kindergärten und Kindertagesstätten durchzuführen. Zu welchen praktischen, segensreichen Ergebnissen diese Tätigkeit führt, mag man daraus ersehen, dass die Säuglingsfürsorge und Betreuung der Mütter halfen, die Säuglingssterblichkeit im Alten Reichsgebiet von 7,7% im Jahre 1933 auf 6% im Jahre 1939 herabzudrücken. Das bedeutet, in Zahlen zum Ausdruck gebracht, dass von 1934 bis 1939 durch diese freiwilligen Spende des deutschen Volkes rund 235.000 Säuglinge in Deutschland dem Leben erhalten worden sind. Das heißt also, allein das Winterhilfswerk hat der Nation eine Viertelmillion Kinder geschenkt, die sonst vermutlich gestorben wären. Von 1933 bis 1939 fanden in NSV-Heimen rund 400.000 Mütter mit rund 29.000 Säuglingen Müttererholung. Ende 1939 waren über 25.000 besoldete und fast 3.000 ehrenamtliche weibliche Fachkräfte im Hilfswerk Mutter und Kind tätig, darunter rund 1.600 Volkspflegerinnen, rund 500 Jugendleiterinnen und rund 7.600 Kindergärtnerinnen. Von 1933 bis 1939 wurden allein über 2 Millionen Kinder durch die NSV zur Erholung aufs Land geschickt. Von 1934 bis 1939 kamen über 800.000 kurbedürftige Kinder in NSV-Heime. Man vergleiche nun damit den englischen Sozialismus, der auch dazu beiträgt, Lord Halifax und seinen Gesinnungsgenossen, wie es der englische Außenminister kürzlich erklärte, das Leben